Gedanke Abschied. Wer soll dich schon verstehen? Hey, du da! Ich hab noch keine Ahnung, wohin soll die Reise gehen? Ich warte schon seit Jahren, Kalender abzusehen. Let's do it.